Erster danach führte er mich hinaus in den nördlichen Teil des äußeren Vorhofs, wo er mir ein Gebäude mit vielen Kammern zeigte. Zweiter, dieses Gebäude war sehr lang und etwa halb so breit, wobei die Eingänge auf der nördlichen Seite lagen. Dritter, die Kammern waren in drei Stockwerken übereinander gebaut und lagen gegenüber dem inneren Vorhof sowie dem gepflasterten Boden. Vierter, vor den Kammern befand sich ein langer Gang, der nach innen führte und dessen Türen nach Norden ausgerichtet waren. Fünfter, die Kammern im obersten Stockwerk waren schmaler als die unteren, weil die Gänge dort mehr Platz beanspruchten. Sechster, da das Gebäude drei Stockwerke hatte, aber keine tragenden Säulen wie die Vorhöfe besaß, wurden die Räume nach oben hin kleiner. Siebter, eine Mauer verlief an der Außenseite der Kammern entlang, um sie zum äußeren Vorhof hin abzugrenzen. Achter, die Kammern, die zum äußeren Vorhof zeigten, hatten eine bestimmte Länge, während die anderen Räume zum Tempel hin länger waren. Neunter, unter diesen Kammern gab es einen Eingang im Osten, durch den man vom äußeren Vorhof in das Gebäude gelangen konnte. Zehnter, auch auf der östlichen Seite des Tempelplatzes gab es ähnliche Gebäude mit Kammern, die sich in der Nähe des Hauptgebäudes befanden. Elfter, vor diesen Kammern lag ebenfalls ein Weg und sie sahen in ihrer Form und Größe genauso aus wie die Räume im Norden. Zwölfter, die Türen dieser südlichen Kammern waren so angeordnet, dass man sie durch einen Eingang am Anfang des Weges im Osten erreichen konnte. Dreizehnter, der Mann erklärte mir, dass sowohl die nördlichen als auch die südlichen Kammern heilig seien, weil die Priester dort die Opfergaben essen. Vierzehnter, bevor die Priester zum Volk gehen, müssen sie in diesen Räumen ihre heiligen Kleider wechseln, damit sie das Volk nicht mit der heiligen Kleidung berühren. Fünfzehnter, nachdem er die Messungen im Inneren abgeschlossen hatte, führte er mich durch das Osttor nach draußen, um das gesamte Gebäude von außen zu messen. Sechzehnter, er maß zuerst die Ostseite mit einem Messstab und stellte fest, dass sie eine beachtliche Länge von 500 Einheiten hatte. 17. Danach maß er die Nordseite des Geländes, die genau dieselbe Länge wie die Ostseite aufwies. 18. Auch die Südseite wurde vermessen und war ebenso lang wie die anderen Seiten des quadratischen Geländes. 19. Schließlich ging er zur Westseite hinüber und bestätigte mit seinem Messstab, dass auch diese Seite die gleiche Länge hatte. 20. Er maß das Gelände nach allen vier Seiten, wobei eine Mauer den heiligen Bereich vom gewöhnlichen Land trennte.